Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Ihr habt es gehört, eine neue Ausgabe von Radioaktiv am Mittwochnachmittag, dem ersten Mittwoch des Monats, hier in den freien Radios Berlin-Brandenburg. Zum Empfang in Berlin auf der 88,4 und in Potsdam auf der 90,7 im UKW-Frequenzbereich. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung... Nach vielen Wochen der O-Töne werden wir heute mal wieder andere Sachen in der Sendung machen. Ich verweise allerdings auf unsere Sondersendung, die wir heute Abend um 22 Uhr haben. Da werden wir einen weiteren Veranstaltungsmitschnitt von den Anti-Knast-Tagen bringen, und zwar über Forensik und Psychiatrien. Sehr interessant, kann ich jetzt schon empfehlen, denn ich kenne das Material bereits. Kann ich euch empfehlen, um 22 Uhr dort einzuschalten. Aber jetzt gleich in der Sendung machen wir ganz andere Sachen. Wir haben ein Gespräch mit Edeka aufgezeichnet. Sie macht mit bei einer Veranstaltungsreihe, die vor wenigen Tagen in Berlin begonnen hat, unter dem Titel Freedom All. Es geht noch bis zum 19. März. Was es damit auf sich hat und was für Veranstaltungen dort stattfinden, das hört ihr nachher ja gleich in der Sendung. Dazu passend eine Kolumne des gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu Jamal. Passend nicht wegen seiner inhaltlichen Beitrags in der Kolumne, sondern dass sich teilweise diese Veranstaltungen auch um ihn drehen. Und dann haben wir natürlich den Service-Teil, wie so oft in dieser Sendung, den Demo-Ticker und Veranstaltungshinweise ausführlichster Art für die nächsten Tage hier in Berlin. Dazu etwas Radau-Musik. Ich hoffe, es gefällt euch hier am Nachmittag in den freien Radios und los geht's. Close the refrigerator. On the Ich denke, mit dem Radau hatte ich nicht zu viel versprochen. Eine Vorabveröffentlichung von Sepulturas neuem Album, was wohl Ende dieser Woche erscheint, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Der Song, den wir gerade gehört haben, hieß Last Time. Und ja, Radau-Musik vom Feinsten. Hi. Yo, P-Shaw, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner, P-Shaw. Kolumne von Mumia Abu Jamal. Australia. The fire this time. Tongues of fire lick the trees. Australien. The fire this time. Diesmal das Feuer. Feuerzuckungen lecken an den Bäumen von New South Wales, einem der 6 australischen Bundesstaaten im Südosten des Landes gelegen. Wie ein hungriger Bettler sich bei einem Festschmaus auf die angebotenen Köstlichkeiten stürzt, so sprangen die roten Flammen von Baum zu Baum, von Haus zu Haus und bahnten sich ihren Weg durch das Land. Sie sind ein lebendiger Ausdruck dessen, was die Australier als Fire Season bezeichnen, also die Buschbrandzeit, die für sie wirklich zu einer Jahreszeit geworden ist. Die diesjährige Saison fällt jedoch aus dem Rahmen, weil es nachweislich der heißeste Sommer in Australien seit Beginn der Wetteraufzeichnung ist. Die Buschfeuer verleihen so dem passiv klingenden Begriff von der globalen Erwärmung eine ganz neue dramatische Bedeutung. Wäre das nicht Grund genug, statt vom Global Warming von Global Burning zu sprechen, dem globalen Brennen als Weltenbrand durch das veränderte Klima? Allein in dieser Brandsaison haben nach grober Schätzung über 1 Milliarde Tiere, ich wiederhole, über 1 Milliarde, ihr Leben verloren. Die Dimension dieser Zahl allein scheint fast unbegreiflich. 1 Milliarde Lebensformen wurden buchstäblich im kurzen Moment eines Augenblicks vernichtet. Ist das nicht ein Zeichen? Ein Symbol für das, was noch kommt? Wir reden von der Brandsaison, der Zeit des Feuers. Warum nennen wir es nicht beim Namen und sagen, was es wirklich ist, die Todessaison, die Zeit des Todes, in der die sogenannte zivilisierte Gesellschaft die Tierwelt schutzlos einem Brandtod aussetzt. Australien steht in Flammen. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu Jamal. Sie erschien am Montag, dem 3. Februar 2020 in der Tageszeitung Junge Welt in der deutschen Übersetzung von Jürgen Heiser und im Original bereits am 26. Januar 2020 auf der prisonradio.org Webseite unter dem Titel Australia, the fires this time. From imprisoned nation. This is Mumia Abu Jamal. Die Tageszeitung Junge Welt ergänzte Mumias Kolumne in der gleichen Ausgabe folgendermaßen. Zitat: Indem Mumia Abu Jamal seiner neuen Kolumne Australia The Fire This Time voranstellt, bezieht er sich auf James Baldwins Buch The Fire Next Time von 1963, das im letzten Jahr unter dem Titel Nach der Flut das Feuer in einer neuen deutschen Übersetzung erschienen ist. In seinem Buch geht Baldwin darum aufzuzeigen, dass es nach der biblischen Sinnflut das Feuer sein wird, was die weiße Gesellschaft wegen ihres Rassismus verschlingen wird. Abu Jamal macht deutlich, dass nun die Feuersbrunst über die weißen Imperien kommt, weil sie skrupellos den Planeten Erde gefährden. Tommy Fan von Prison Radio San Francisco erklärte zur Verbreitung dieser Kolumne, Zitat, die Welt brennt, Mumia nimmt kein Blatt vor den Mund. Er sieht in den schrecklichen Bränden in Australien, Buschfeuerzeit, ein Zeichen der Zukunft. Über 1 Milliarde Tiere sind tot und viele Menschen, die vor dem Feuer fliehen mussten, finden keinen Platz mehr, ihre Häuser wieder aufzubauen. Ist das die Zukunft, auf die wir schauen? Eine Welt, in der ökologische Zerstörung im großen Stil zur Normalität wird? Während wir uns das fragen, weigert sich der australische Premierminister Scott Morrison, die Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels auszuweiten und zeigt damit, wie die Reichen und Mächtigen den Planeten buchstäblich niederbrennen. Soweit das Zitat von Tommy Fan von Prison Radio aus San Francisco und die Ergänzung der Tageszeitung Junge Welt zu der eben gehörten Kolumne von Mumia Abu Jamal. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Bis 19. März 2020 wird es eine Veranstaltungsreihe in Berlin geben, die den Titel trägt »Repression ist nur das letzte Wort, wenn wir es hinnehmen, Freedom All«. Unschwer zu erkennen hat es afroamerikanischen Schwerpunktthemen. Ein Black Panther ziert das Layout, der Flyer und der Plakat, die man jetzt immer öfter in Berlin zu sehen bekommt. Ich freue mich, dass ich heute einen Gast hier habe, jemand aus dem Vorbereitungskreis dieser Veranstaltungsrunde. Hallo Edeka. Hallo. Ja, wir wollen etwas über die Veranstaltungsreihe reden. Sie setzt sich auseinander mit der Repression und der Solidarität mit Gefangenen und letztendlich auch der Selbstorganisierung für Befreiung. Es gibt eine ganze Menge Vorträge, die in den nächsten fast 6 Wochen in Berlin stattfinden werden. Völlig unterschiedliche Vorträge, auch an unterschiedlichen Orten. Zunächst einmal meine Frage an dich, Edeka. Wie kamt ihr auf die Idee, diese Reihe zu machen? Ja, wir bekommen demnächst einen Besuch, auf den wir uns wahnsinnig freuen, von Johanna Fernandez und haben gedacht, viele Leute sind ja mit dem Thema wahrscheinlich nicht so sehr vertraut und deswegen haben wir uns eine ganze Anzahl an Vorveranstaltungen einfallen lassen, die Leute schon ein bisschen auf das Thema einstimmen sollen. Johanna Fernandez, das entnehme ich hier eurem Flyer, ist Sprecherin der Verteidigung von Mumia Abu-Jamal, einem gefangenen Radiojournalisten aus den USA. Und sie ist selber seit vielen Jahren in der Unterstützungsarbeit für diesen ehemaligen Black Panther und Journalisten aktiv. Das ist richtig, ja? Das ist richtig. Sie ist in seinem Anwaltsteam. Sie ist auch organisiert auch auf der Straße und hat unter anderem auch einen Film gedreht als Regisseurin. Der heißt Justice on Trial. Der wird unter anderem auch in dieser Veranstaltungsreihe gezeigt. Aber ich greife, glaube ich, ein bisschen vor. Mhm. Lass uns vielleicht am Anfang anfangen. Ja, gut. Wir wissen ja, dass regelmäßige Hörerinnen und Hörer dieser Sendestation wissen ja, dass es eine Massenhaftierung in den USA gibt, dass dort über 2,14 Millionen Menschen eingesperrt sind, weitere 4 Millionen völlig rechtlos als ehemalige Strafgefangene ihrer Bürgerrechte beraubt leben müssen. Letztendlich, das ist das Zynische an dem US-amerikanischen Selbstverständnis, dem Land of the Free, sind dort mehr Menschen inhaftiert als in vielen anderen Ländern zusammen, zum Beispiel Russland und China, die deutlich bevölkerungsstärker sind, aber viel weniger Gefangene haben. Die nächste Veranstaltung, die ist am 14. Februar und zwar im Kubitz, das ist in Weißensee, in der Bernkasteler Straße 78. Dort soll ein Film und Austausch über Angela Davis stattfinden. Angela Davis, eine sehr bekannte und auch heute noch aktive schwarze Revolutionärin, die seit den 1960er Jahren eigentlich sich für die Belange von Afroamerikanerinnen und Amerikanern eingesetzt hat, eine der ersten bekannteren schwarzen Feministinnen, die viel zu Gender, zu Rassismus, aber eben auch zu Gefängnissen geforscht hat, selber als Professorin auch viele Jahre darüber doziert hat und natürlich auch aktiv ist, nicht nur für die Freilassung von Mumia Abu-Jamal, über den wir vorhin ja schon kurz geredet haben. Das ist aber ein historischer Film, wenn ich es richtig verstehe, der ist älter, ne? Nein, dieser Film, der jetzt gezeigt werden soll, ist ein relativ aktueller. Der wurde von Angela Davis 2016 präsentiert. Dafür ist sie nach Frankfurt geflogen, wo sie gerade eine Professur nach ihr benannt haben. Sie hat dort auch eine kurzzeitige Gastprofessur gehalten und hat während dieser Zeit auch diesen Film präsentiert. Der ist allerdings nur auf Englisch im Moment erhältlich. Also der wird da auf Englisch gezeigt und dann wahrscheinlich auf Deutsch erzählt, was da los ist für die Leute, die kein Englisch sprechen, oder? Genau. Und das ist ja hier im Black History Month und auch im Zusammenhang mit dem 8. März aufgeführt auf einem Flyer. Kannst du da vielleicht noch ein paar Sachen zu sagen? Ja, wie gesagt, 8. März, großer Frauentag. Es wird einen Frauenstreik davor geben. Sie werden dazu eine Aktivistin einladen, die ein bisschen dazu referieren wird. Dem kann ich natürlich nicht vorgreifen, weil ich nicht weiß, was sie sagen wollen wird. Aber es wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Es wird auch einen weiteren Austausch geben nach diesem Film. Es geht nicht nur um den Frauenstreik, es geht auch um Themen wie Rassismus, es geht um Gefängniskritik und es werden auch aktuelle Informationen zu Abu-Jamal erzählt werden, weil es gerade den Black History Month gibt und das natürlich einer der Sprecher der Black Lives Matter Bewegung ist. Deshalb ist es uns auch besonders wichtig, das jetzt noch in dieser Zeit mit einzubauen. Eine weitere Veranstaltung ist dann Mitte Februar, am 16. Februar in Neukölln in der Braunschweiger Straße 5355. Da kommt der vorhin schon von dir erwähnte Film Justice on Trial. Ja, genau. Da ist Nacho Movie Night. Und in diesem Fall wird dieser Film gezeigt werden, schon mal als Vorbereitung auf Johanna Fernandez ihren Besuch. Der Film ist etwas älter schon, er ist von 2010, er hat deutsche Untertitel, ist ansonsten auch auf Englisch, wird aber dann hinterher noch ein bisschen abgedatet. Also wir werden uns ein bisschen Zeit nehmen, um die ganzen Veränderungen, die seit dem Zeitpunkt passiert sind. Unter anderem war er, als sie diesen Film gedreht haben, immer noch im Todestrakt. Es hat ganz viele rechtliche Entwicklungen gegeben, die werden wir dann alle ein bisschen genauer beleuchten. Also wer wirklich mal wissen will, was ist die Geschichte von Mumia Abu-Jamal, die oder der kann am 16. Februar in die Braunschweiger Straße 5355 in Berlin-Neukölln gehen, das ist auch nah an dem S- und U-Bahnhof Neukölln, und sich diesen Film und die anschließenden Updates vom Free-Mumia-Bündnis, glaube ich, wenn ich das hier richtig sehe, anschauen oder anhören und wird dann umfassend informiert sein. Weiter geht's dann jetzt fast jedes Wochenende Schlag auf Schlag. Am 21. Februar gibt's im Wedding im Kiezhaus Agnes Reinhold eine weitere Veranstaltung. Bitte erzähl uns doch mal darüber. Ja, genau. Also das ist dieses Mal an einem Freitag. Das beginnt auch um 19 Uhr. Kiezhaus Agnes Reinhold. Ich weiß nicht, wer schon da gewesen ist. Es gibt's jetzt noch nicht sehr lange. Ich selbst bin erst zu einer Veranstaltung dort gewesen. Und freue mich diesmal sehr, dass wir mit einer Black Power Veranstaltung hingehen können. Es wird dazu Filmausschnitte geben von dem sogenannten Film Black Power Mixtape. Und wir werden uns ein bisschen genauer die afroamerikanische Selbstorganisierung seit den 1960ern beleuchten. Dazu wird auch das Free-Mumia-Bündnis etwas referieren. Und wie gesagt, wir freuen uns auf den Freitag, den 21. Februar. Das Kiezhaus Agnes Reinhold ist in der Afrikanischen Straße 74 in Berlin-Wedding, nahe dem U-Bahnhof Seestraße auf der Linie U6. Eine weitere Veranstaltung wird dann Ende Februar, und zwar am Freitag, den 28. im Schloss 19 in Charlottenburg stattfinden. Bitte bring uns auf den Stand, was wir dort erwarten können. Ja, wir werden uns über Sklaverei unterhalten, auch wenn dir das jetzt vielleicht oder den Hörern, die die Sendung nicht so oft hören, etwas verwunderlich vorkommt. Wir wollen jetzt nicht in die Jahre vor 1865 zurück, sondern in die Jahre, die sich danach anschließen, denn die Sklaverei wurde zwar abgeschafft, aber dann gleich darauf wieder angeschafft sozusagen, also wieder eingeführt, indem sie einfach an den Gesetzestexten ein bisschen gedreht haben. Wie das genau aussah und wie das alles vonstatten gegangen ist, das werden wir an dem Abend ein bisschen genauer beleuchten und uns bis in die heutige Zeit bewegen, denn Sklaverei in anderer Form findet heutzutage immer noch breitest statt und ist ein sehr großer, ja, es hat ein... Ja, sehr viele finanzielle Aspekte. Staatliche Gefängnisindustrie, ne? Also ich meine, es ist ja schon rein formal, sich ja weiterentwickelt vom Privatbesitz an Menschen in staatlichen Besitz. Ja, jetzt gehören die Menschen dem Staat und der Staat darf mit ihnen machen, was er möchte. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass weit über 2 Millionen Menschen dort inhaftiert sind. Und das sind genau diese Zwangsarbeiterinnen, die in der Gefängnisindustrie große, große Gewinne erwirtschaften. Und das leider nicht nur mehr in den USA, sondern inzwischen auch in vielen anderen Ländern, England, Australien und auch hier in der Bundesrepublik. Gut, machen wir weiter. Die letzte Veranstaltung ist dann am 19. März, das ist noch ein bisschen hin, wiederum in der SFE im Mehringhof, also in Kreuzberg im Mehringhof, Schule für Erwachsenenbildung. Dort kommt Johanna Fernandez dann zu Besuch. Erzähl uns doch noch mal ein bisschen darüber. Wir werden an dem Abend keinen Film von Johanna zeigen, da wir den vorher schon geschaut haben. Sie wird zu Polizeigewalt referieren. Sie wird auch zu den Hintergründen und zu den Anreizen etwas erzählen, die den Menschen geboten werden, um massiv rassistisch und repressiv gegen andere Menschen vorzugehen. Also meinst du ja Polizei? Ich meine selbstverständlich die Polizei. Und du redest über die USA? Ich rede derzeit über die USA, da Johanna Fernandez aus den USA kommt, dort in Mumia Abu-Jamals Verteidigungsteam sitzt und dort auch als Aktivistin sehr viel und sehr lange schon für ihn kämpft. Deshalb ist sie auch sehr geeignet, uns nochmal genauere Fragen zu beantworten, seinen Fall nochmal zu beleuchten und wird sehr viel zu seinem aktuellen Verfahren sagen können, weil, wie gesagt, sie ist auch in seinem Anwaltsteam mit. Ich vermute, dass sie ja wahrscheinlich Englisch reden wird, ne? Ja, das stimmt. Allerdings haben wir uns überlegt, dass es ja Sinn machen würde, für eine doch etwas größere Veranstaltung ein Übersetzungsgerät zu haben. Also wir werden, wie auf größeren Konferenzen das vielleicht schon bekannt ist, gibt es Kopfhörer, wo man dann einen speziellen Kanal einschalten kann und dann kann man sich anhören, was sie auf Englisch erzählt, wird dann von einem Übersetzer übertragen und das hört man dann auf diesem Kopfhörer dann. Sehr gut, sehr gut. Das ist am 19. März 2020 in der Schule für Erwachsenenbildung im Mehringhof, nahe der U-Bahn-Station Mehringdamm in Kreuzberg. Leider haben wir nicht mehr so viel Zeit, aber es gibt ja aber garantiert auch noch einen Blog oder eine Webseite oder so. Kannst du uns vielleicht sagen, wenn Hörerinnen und Hörer da nochmal genauer reinschauen wollen, diese ganzen Daten sich angucken wollen oder auch was sonst dazu veröffentlicht ist, wo finden die Infos? Also ihr findet natürlich die Infos als allererstes auf einem wunderschönen Flyer, der, wie eingangs erwähnt wurde, schon mit einem sehr schönen schwarzen Panther geziert wurde. Ich hoffe, ihr werdet auch nicht einfach blind an den wunderschönen Plakaten im Stadtbild vorbeigehen. Aber für all diejenigen, die das lieber zu Hause nochmal nachschauen, gibt es natürlich auch einen Blog, der heißt zusammengeschrieben freedomallberlin.nostate.net. freedomallberlin.nostate.net. Ganz genau. Dir vielen Dank, viel Erfolg mit der Veranstaltungsreihe und wir alle hoffen ja, dass Mumia Abu-Jamal bald endlich mal freikommt und dann auch hier im Radio in Berlin bei seinem Gastbesuch, den er bestimmt machen wird, mal etwas moderieren wird. Das würde ihn sicherlich sehr freuen, seine Radioarbeit wieder aufnehmen zu können. Wir hoffen auch, dass das möglich wird. Vielen Dank für die Einladung und bis bald. Gerne. Ciao. Şu an Radyoaktif Berlin dinlemektesinizdir. Public Enemy. Major circus, check how I rework this. Ducking young tigers, shitting in the woods. Some cats be up to no good. I'm Jack Nicholas, to my hood, from the Veldt, Roosevelt. You know what's wild? I never felt like some motherless or fatherless child. So I grew up to change the style. I don't care what some company spent, it's inevitable. They cannot prevent the event. Through it all, I tell them all just to stand tall. If I fall, just add another face to the wall. After all, these are the faces they don't show. Cause these are the names they don't want you to know. Yes, we can. Hey! No, we can't. Cause most of my heroes still don't appear on no stamp. Come on! So I stay on my toes. Yeah. Relevantes and Beacos. Some dying incognitos. Jay Chavez's and Castro's. You don't know how it goes. Go, go. Get it together. Ihr hört Radioaktiv Berlin am Mittwochnachmittag auf den freien Radios in Berlin-Brandenburg. I'm Mix What I Like. Ihr habt gemerkt, sehr unterschiedliche Musik heute um die Beiträge. Das ist ein Song von Public Enemy aus dem Jahr 2012, wo sie eigentlich afroamerikanisches Leben dargestellt haben, zu einer Zeit, wo die ganze Welt davon sprach, dass sich in Amerika irgendetwas ändern würde. Wir haben in den vorangegangenen Beiträgen heute in der Sendung ja gehört, dass viele Dinge dort sich überhaupt nicht zum Positiven entwickelt haben, gerade für die sogenannten People of Color, für die afroamerikanischen Gemeinden im Speziellen. Denn die Gefangenenzahlen sind nach wie vor sehr hoch, die Armut ist sehr hoch und die Gewalt, der die Menschen durch die Polizei ausgesetzt sind, die nimmt kein Ende. Wenden wir uns nun aber den Geschehnissen hier in Berlin zu. Ausgetipps für diese Woche. Los geht's heute am Mittwoch um 19 Uhr, also 2 Stunden nach Ende dieser Sendung, und zwar im Aquarium im Kreuzberger Südblock. Rechte Strukturen bei Polizei, Geheimdienste, Militär und Justiz ist das Titel einer Veranstaltung aus dem Veranstaltungstext. Der Fall Franco A., Prepper, Reichsbürger, NSU 2.0, rechte Chatgruppen, der Verein Uniter, rechte Geheimdienstpräsidenten, Feindeslisten und Drohbriefe. Jeder Fall für sich ist schon besorgniserregend. PolizistInnen und SoldatInnen dürfen Waffen einsetzen, RichterInnen Freiheitsentzug verhängen, Innenbehörden haben Zugang zu sensiblen Informationen und können Überwachungsmaßnahmen anordnen. Wie groß ist die Bedrohung durch rechte Gruppen? Heike Kläffner ist Journalistin und Geschäftsführerin des Verbandes der Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Im September gab sie den Sammelband Extreme Sicherheit mit heraus. Sebastian Wehrhahn ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten Martina Renner und schrieb in der Zeitschrift Zillip 120 zu rechten Strukturen bei Behörden. Veranstaltet wird diese ganze Abend vom Institut für Bürgerrecht und öffentliche Sicherheit e.V. und der Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei, kurz Zillip. Der Raum ist barriere- und rollstuhlgerecht, und zwar das Aquarium hinterm Südblock. Das findet ihr in der Skalitzer Straße 6 in Berlin-Kreuzberg. Und der nahegelegene U-Bahnhof ist das Cottbusser Tor auf der Linie U1 oder U8. Morgen am Donnerstag gibt es dann die Besetzen-Sprechstunde, und zwar ab 18 Uhr im Projektraum ABB in der Schere 8. Zugang ist allerdings über die Adolfstraße im Berliner Wedding. Und in dieser Sprechstunde gibt es Infos rund um das Thema Besetzung. Aus deren Veranstaltungstext habe ich mal herausgesucht: Wir haben eine Sammlung an Büchern und Broschüren und Kontakt zu Menschen, die bei Besetzung in den 80er und 90er Jahren dabei waren. Vor allem aber haben wir auch Infos zur Entwicklung der letzten Jahre und der aktuellen Kampagne Hashtag Besetzen gesammelt. Zudem dokumentieren wir den Leerstand der Stadt und freuen uns über Ergänzungen. Wenn ihr Post von der Polizei bekommen habt wegen einer Besetzung, können wir euch zu bestehenden Anti-Repressionsstrukturen vermitteln. Wir nehmen auch gerne Spenden an und teilen bzw. leiten diese an laufende Kampagnen weiter. Das Ganze ab morgen am Donnerstag ab 18 Uhr im Projektraum ABB, wie gesagt in der Scherer Straße 8, Zugang jedoch über die Adolfstraße in Berliner Wedding. Und der nahegelegene U-Bahnhof ist der auf der U6 ist der und auch S-Bahn ist Wedding oder aber U9 Nauner Platz. Dazwischen findet ihr die Schererstraße. Übermorgen am Freitag gibt es zwei Sachen, auf die wir euch hinweisen wollen. Zuerst wieder am Kreuzberger Aquarium hinterm Südblock. Dort ist eine Veranstaltung vorbereitet unter dem Titel 50 Jahre Unidad Popular oder auch 5 Monate soziale Revolte. Chile, zwischen dem Kampf auf der Straße für eine neue Verfassung und den faulen Kompromissen der politischen Klasse, ist der Titel dieser Veranstaltung, und weiter im Text heißt es: Was mit den Protesten und Ausschreitungen gegen die U-Bahn-Tariferhöhung vom Oktober 2019 begann, hat sich nach 5 Monaten ein Volksaufstand, eine Art Revolte mit aufständischen Zügen verwandelt. Wir haben Patricia Ramirez und Leonel Yáñez aus Santiago de Chile zu einer Diskussion über die Ereignisse, die heute in Chile stattfinden, eingeladen. Patricia ist Arbeitspsychologin, arbeitet in einem öffentlichen Krankenhaus, und Leonel ist Journalist, Professor an der Universität von Santiago, Aktivist für alternative Kommunikation und war während der Diktatur Militanter der kommunistischen Jugend. Gemeinsam mit ihnen wollen wir fragen, wie der politische und soziale Aufstand oder die Revolte zustande gekommen ist, was ihre Merkmale sind, wer da auf der Straße ist, wie die herrschende Klasse reagiert und wie es angesichts des Verfassungsreferendums im April weitergehen kann oder sollte. Wir wollen auch einen Blick auf die Geschichte Chiles werfen, denn es ist 50 Jahre her, dass das sozialistische Projekt der Regierung der Unidad Popular unter Präsident Salvador Allende begann. Welche Rolle spielte dieses historische Erbe heute und was bedeutet es für uns, dass das Land, in dem der Neoliberalismus mit dem Staatsstreich des Diktators Augusto Pinochet 1973 begann, auch das Land sein könnte, in dem er endet? All diese Fragen wollen wir gemeinsam diskutieren. Unsere Gäste werden auf Spanisch reden, es wird Übersetzungen vom Spanischen ins Deutsche geben. Der Raum ist barrierefrei und rollstuhlgerecht. Das Ganze findet statt am Freitag um 19 Uhr im Aquarium. Das ist in der Skalitzer Straße 6 hinterm Südblock in Berlin-Kreuzberg. Nahegelegene U-Bahn-Station ist das Cottbusser Tor auf der Linie U1 oder der Linie U8. Und dann später abends ab 21.30 Uhr gibt es ein Konzert im Supermolli. Da spielen Lötfett versus Johnny Code, das ist Punk, und Ego, ebenfalls Punk, sowie Grott, das ist Dystopian Punk. Und das Supermolli, das findet ihr in der Jessner Straße 41 in Berlin-Friedrichshain, nahe dem U- und S-Bahnhof Frankfurter Allee gelegen. So, am Samstag ein weiterer Termin im Friedrichshain, und zwar ein Anti-Knast-Solidaritätsabend für Triangulos Rosas. Das Ganze findet statt ab 19 Uhr im Zilon Agora, und die Leute schreiben: Ab 19 Uhr Soli, Spritz und Bruschetta und Pasta Becerra für alle. Ab 20 Uhr Triangulos Rosa, ein Projekt über Transsexuelle in Südamerika von der Diktatur bis heute. Eine Projektdarstellung, Film, Veranstaltung und Fotoausstellung. Das ist ein Soli-Arm für das Casas Arcoiris. Das ist ein neues LGBTQI-Projekt in Tijuana, das Migranten, Asylsuchenden und Abschiebehäftlingen einen sicheren Raum und Hilfeleistung bietet. Es gibt DJ Schatten voraus mit Postpunk und Distanz und wie immer den ganz tollen Infotisch unter dem Motto: Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat und kein Facebook. Das Ganze Samstagabend ab 19 Uhr im Zielona Gora. Das findet ihr in der Grünberger Straße 73 am Boxhagener Platz in Berlin-Friedrichshain. Nahegelegener U-Bahnhof ist die Samariterstraße auf der Linie U5. Und ebenfalls in Friedrichshain, aber später am Abend, dann am Samstag, gibt es ein Metal-Konzert. Wieder im Supermolly. Da spielen Necromorph, das ist Grindcore, Hardcore, Death und Black Metal, machen die alles zusammen. Dann spielt Hermann, die machen Metal, Black Metal und Crustcore, sowie Gehacktet. Die machen Death Metal, Metal und Grindcore, also es wird derb. Und zwar am Samstagabend, Supermolly, Jessner Straße 41, Friedrichshain, nahe dem U- und S-Bahnhof Frankfurter Allee. So, und wer Sonntag immer noch nicht genug hat von all dem Radau und das Wochenende besinnlich ausklingen lassen möchte, geht um 21 Uhr zum Doom-Konzert ins Koma F in die Köpi. Da spielen Druckner, das ist Doom aus Kopenhagen, und Foreshadower, ebenfalls Doom, ebenfalls aus Kopenhagen. Das Koma F, wie immer, in der Köpenicker Straße 137 in Berlin Mitte, nahe dem U-Bahnhof, oder nicht ganz so nahe dem U-Bahnhof, Heinrich-Heine-Straße auf der Linie U8. Ja, das Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage in Berlin. Viele weitere interessante Veranstaltungen, Proteste oder auch Subkulturelles und Sachen zum Ausgehen findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. WTF. I occupy his state of mind like I'm born a second time. The masses ask the question why. Them asses spend a life behind on the MIC, the PIC. I'm against this prison industry where most of them look like me. Motherfucker, what? The Tea Party, it made you pay for education and got no money and got you waiting and tricks to keep the people fooled and something in the food, my dude, about your future and where you rank and who you think behind the banks and all them tanks. The new world order is on the brink and revolution. It stops the feds and count the homeless underfed. So the pharmaceutical off the meds, leaving people left for dead. Looking back 80 years instead, simply blame it on the reds. Pay close attention to what is said, but while you listen, you watch your head. You chase the money, you chase the fame. The human race is what they're playing. A game of life is what I'm saying. You split them up, you call them names. I'm at the age, if I can't teach, I shouldn't even open my mouth to speak. And talking loud, and saying nothing. In front of life, they're doing something. Feel the people, heal the people. Power goes out to the people. 18 and 35 years grown, can't afford to leave the home. Can't afford to buy a home. Can't afford to keep a home. Boarded up for closed cribs based on what your bank did. You see those guys advertise to call for clothes. The doors are closed. They slam the doors on your nose. Who the hell is telling you what the hell they selling you? And why the hell do you believe in where we're headed when we leave? I'm the first advent in music, he's the first black president. He's the first black resident to be ever come president. Free your mind, your ass will follow. Flavor, flavor, all the way to the Apollo. Free put LA to LA. Throw a Frito-Lay off the dock of the bay. You wanna know why a kid goes to school? And in his book bag he carries a tool. Because he's trying to be like his idols in the streets. Gang warfare to the raw fear. Don't even try to cross there. That you can't bear. You lose your sight, your ass can't hear. It weighs so much, no pressure life. Don't play with God, he gave you life. The last man standing, he holds to be whole. His weight in stature, his weight in gold. What goes in your wash, comes out in your rinse. Packed down so tight that you call it condensed. Can't stand the pressure, can't stand the pain. My life is so dry, I wish it would rain. Just like the Temptations, not just a singing group. I'm here to tell you now, so don't ignore the scoop. I've been in this rap game for 25 years. If we make the Rock and Roll of Fame, we deserve our cheers. Without you, fuck the power to who stole the soul. Brothers gonna work it out for the crown we hold. God says to man, I'ma let you live. God says to man, I'ma let you live. God says to man, I'ma give you power. Not for the intent to misuse your power. If you wanna dance, you got to play the band. People die by other hands. The innocent, the Ku Klux Klan, Iraq and Iran and Afghanistan. They go to war, they don't come back. The note comes home, killed in attack. All the medals, fun Fort Bragg, collected by a widow, along with the flag. 21 gun salute, 4 jets in the air. Now that's going out of style, your contribution was there. What you reap is what you sow. A man got killed for what he know. If you wanna be an asshole and get a good way, stay the fuck off of Skype and don't believe the hype. The hype. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Angela Davis, Angela Davis, Sacco and Vanzetti, George Jackson, Geronimo Pratt, Elizabeth Martinez, Fela Kuti, Bayard Rustin, Jam Master J, Patrice LaMotra, Terrence Sancho Terrell Wright, Sojourner Truth, Heavy D, Dwight Heavy D Myers, Minister Louis Farrakhan, Robert F. Williams, Danny Glover, Yuri Kuchiyama, Bobby Sand, Costa Dallas, Tassad Lovich, Isaac, Guillaume Bontecorvo, Melvin Van, Melvin Van, Gordon Park, Che Guevara, Avi Davis, Jam Master J, NCA, still most of my heroes don't appear on those stamps. Doch die Leute im besetzten Haus, ihr kriegt uns hier nicht raus. Wow, ist ja wieder ganz schön was los hier am Dorfplatz. Ja, aber wird vielleicht nicht mehr lange so sein. Das Haus hier, die Liebig 34, ist räumungsbedroht. Was? Was soll das denn heißen? Pass mal auf. Der Pachtvertrag ist im Januar 2019 ausgelaufen. Und der Gerichtstermin für die Räumung ist auch schon im Winter. Dann knallt's aber. Die Frage ist nur, wann und wie laut. Ja, so läuft das hier. Das Haus gehört Padovic und der ist ja bekannt dafür, größtmöglichen Profit aus seinen Immobilien rauszuquetschen. Merken wir gerade in ganz Berlin. Es geht nicht um die Bedürfnisse der Menschen, sondern ums Geld. Und dann ist wahrscheinlich vorbei hier mit Rumhängen. Na geil, Luxusimmobilien, hurra! Und die 34 ist ja auch was Besonderes. Als einziges queer- oder nachafeministisch organisiertes Haus, ganz ohne Cis-Männer. Ja, und der Infoladen daneben und die Bar, das ist ja auch Struktur für eine linke und emanzipatorische Szene. Und das seit den 90ern. Aber Leute, was können wir jetzt tun? Naja, wir hätten da so ein paar Ideen. Hey, it's the best, can't see me. Beteiligt euch an den Aktionen. Werdet aktiv und organisiert selbst was. Stören, markieren, sabotieren. Werdet laut und sichtbar. Unterstützt die Strukturen rund ums Haus. Und teilt den Scheiß in den sozialen Medien. Nutzt eure Kanäle. Lasst uns zusammen Räumungen verhindern. Es geht nicht nur um ein Haus, es geht um unsere Strukturen und Handlungsmöglichkeiten. Gegen ein Berlin der Luxuswohnungen und Shopping-Malls. Wohnraum ist keine Ware. Liebig resist, the future is queer feminist. Informiert euch über Liebig 34 von blogsport.de und kommt mal vorbei. Radioaktiv Demo-Ticker. Heute nur mit einer einzigen Demo-Meldung oder Kundgebungsmeldung viel besser, und zwar nächste Woche am Dienstag, das ist der 11. Februar 2020, gibt es um 17 Uhr eine Kundgebung gegen den Immobilienlobbykongress namens Quo Vadis 2020. Denn vom 10. bis 12. Februar 2020 findet zum 30. Mal der Immobilienlobbykongress Quo Vadis im Berliner Hotel Adlon statt. Für schlappe 3.000 Euro Eintritt wollen dort Banken, PolitikerInnen und große Immobilienkonzerne planen, wie sie weiter ungestört ihre Profite mit der Miete einfahren können. Und dagegen wenden sich Mieterinnen und Mieterinnen. Es gibt einen Aufruf auf dem Blog mietenwahnsinn.info. Da könnt ihr alle Details erfahren, auch welche Organisationen, Gruppen da gegen den Mietenwahnsinn mobilisieren. Und diese Kundgebung findet statt um 17 Uhr am kommenden Dienstag, das ist der 11. Februar, im Adlon Kempinski unter den Linden 77 in Berlin-Mitte. Das ist nahe des Brandenburger Tors auf der Buslinie 100, ist eine, auch eine nahegelegene Station, wenn ihr zum Beispiel vom Alexanderplatz aus mit den Öffentlichen anreist. Ja, soweit der Demo-Ticker für diese Woche. Weitere interessante Meldungen immer auf dem Weblog stressfaktor.squad.net. L'armée rouge, les flics de Pretoria, malgré le sang qui coule. Marcochina, Marcochina, les drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de nos peines, ils sont rouges notre sang. Ils sont noirs de nos peines, ils sont rouges notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Europe. Während uns Berouin Noir mit der Magnocina noch nach Hause winken, fällt mir auf, dass die Sendung jetzt gleich zu Ende ist. Um 17 Uhr folgt hier auf den Freien Radios Berlin-Brandenburg das Transgender-Radio aus Berlin. Das ist bereits die 46. Ausgabe, die ihr heute hören könnt. Eine Sendung für die Untiefen von Geschlechts jenseits der normativen Zweigeschlechterordnung. Und ich weiß nicht, was dort heute kommen wird, aber bleibt dran. Es ist bestimmt interessant und es ist bestimmt unterhaltsam. Ansonsten, ja, ihr könnt das Freie Radio Berlin-Brandenburg natürlich auf der 88.4 in Berlin hören, von montags bis donnerstags. Und ebenfalls in den gleichen Tagen in Potsdam und Umgebung auf der 90,7 im UKW-Bereich. Die Sendung Radioaktiv Berlin, die hat einen Blog, der heißt radioaktivberlin.nostate.net. Da findet ihr dann nicht nur Podcasts, sondern auch vieles weitere zu den Sachen, die wir so machen. radioaktivberlin.nostate.net könnt ihr gerne auch mal verlinken, weiterverbreiten, wenn es euch gefällt, diese Sendung. Ich verabschiede mich. Das letzte Wort in dieser Sendung hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu Jamal. Das wird so lange so bleiben, bis er endlich frei ist, nach Berlin kommen und einen neuen Jingle aufnehmen oder vielleicht sogar selber hier mal eine Sendung moderieren kann. Wir werden es hoffentlich in naher Zukunft sehen. Macht es gut und tschüss. My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu Jamal.